Und es wurde gesagt, O Erde, schlucke dein Wasser, O Himmel, halt ein! Das Wasser nahm ab, und die Angelegenheit war entschieden. Es saß auf dem Berg Gudi auf, und es wurde gesagt, weg mit dem ungerechten Volk.